Morning, my... Guten Morgen, meine Freunde. My people who don't like to be lazy. Meine Leute, denen es nicht gefällt, faul zu sein. We are here in the office early in the morning serving you because we are not lazy either. Wir sind am Morgen früh hier im Büro, um euch zu dienen, weil wir auch nicht faul sind. Look. Schau. Many times to serve Jesus will actually demand many sacrifices from us. Um Jesus zu dienen, wird es uns tatsächlich oft viele Opfer abverlangen. You know, I do really believe that there is a sacrifice that pleases the Lord so much. Ich glaube wirklich, dass es ein Opfer gibt, das dem Herrn so sehr gefällt. And it's what the Bible calls a drink offering. Das ist, was die Bibel Trankopfer nennt. You know, Paul said, my life is being poured out as a drink offering. Paulus sagte, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. What's a drink offering? Was ist ein Trankopfer? A drink offering was an offering that was poured on top of the sacrifice. Ein Trankopfer war ein Opfer, das über die Opfer ausgegossen wurde. And this is the mistake that many Christians make. Und das ist der Fehler, den viele Christen machen. We think by our sacrifice we can get something from God. Wir denken, dass wir durch unsere Opfer etwas von Gott bekommen können. Like in the sense, oh, now I've sacrificed, I've worked hard, now I've convinced God to give me something. Im Sinn von, ich habe mich aufgeopfert, ich habe hart gearbeitet und so habe ich Gott überzeugt, mir etwas zu geben. Oh, of course not. Natürlich nicht. Look, if both of you, both you and me, have been given all of the money of the richest man in the world, I think at the moment it's Elon Musk. Wenn du und ich alles Geld vom reichsten Mann der Welt erhalten, ich glaube im Moment ist es Elon Musk. So he gives you and me his credit card and says both of you can have whatever I have. Also er gibt dir und mir seine Kreditkarte und sagt, dass wir alles kaufen können, was wir auch immer haben wollen. You can't earn it. Du kannst es nicht verdienen. Give it to you. Es wird dir gegeben. So, let's imagine, I'm lazy and you are not. Stellen wir uns vor, dass ich faul bin und du es nicht bist. So, here's my attitude. Hier ist meine Haltung. Ah, I already have everything. I'm the richest man in the world now. Ah, ich habe schon alles. Ich bin nun der reichste Mann der Welt. So, tomorrow morning I'm gonna stay in bed all day long and I just play video games from my bed. Morgen werde ich den ganzen Tag im Bett bleiben und vom Bett aus Videospiele spielen. Can I do that? Kann ich das tun? Sure. Sicher. You have a different attitude. Du hast eine andere Haltung. Here is what you say. Du sagst Folgendes. You say, since Elon Musk has been so incredibly kind and gracious to me and gave me everything. Da Elon Musk so unglaublich freundlich und gütig zu mir war und mir alles gegeben hat. I am not going to be lazy. Werde ich nicht faul sein. I'm gonna get up early and get myself ready. Ich werde früh aufstehen, mich bereit machen. And I'm going to get out of the house. I'm gonna use that credit card and that money and I'm gonna buy a lot of things for myself. Ich werde aus dem Haus gehen, die Kreditkarte und das Geld benutzen und werde viele Sachen für mich selber kaufen. So you are simply using what has been given to you. Du gebrauchst ganz einfach, was dir gegeben wurde. And that is an incredible difference between the people who are lazy and who are not lazy. Und das ist ein unglaublicher Unterschied zwischen faulen und nicht faulen Menschen. No, the people who are not lazy, they are getting hold of what already has been given to them. Menschen, die nicht faul sind, halten fest, was ihnen bereits gegeben wurde. You know, and that's one of the reasons, but there is another reason. Das ist eine der Ursachen, aber es gibt noch eine andere. And that is to really understand 2 Corinthians 5:15. Das ist, dass wir wirklich 2. Korinther 5, 15 verstehen. Look what Paul said and what he clearly understood. Schau, was Paulus sagte und was er sehr klar verstand. One died for all. Und für alle ist er gestorben, so that those who live no longer will live for themselves, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. 2 Corinthians 5:15. One died for all, so that those who now live no longer live for themselves, but for him who died for them. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Think about this. Denk darüber nach. If you understand that the sacrifice that Jesus brought for you on the cross, wenn du das Opfer verstehst, I said 5:15. Wenn du das Opfer verstehst, das Jesus für dich am Kreuz erbracht hat, then you will understand that laziness is the wrong response. Dann wirst du verstehen, dass Faulheit die falsche Antwort ist. You know, and this scriptures gripped me many, many years ago. Diese Schriftstelle griff mich vor vielen, vielen Jahren. So he died for me for the purpose that I now don't live for myself anymore. Er starb für mich, damit ich nicht mehr für mich leben muss. You know, which means I can't live lazily because laziness is always a self-centered life. Das bedeutet, dass ich nicht faul sein kann, da Faulheit immer ein ich-bezogenes Leben bedeutet. Once I understand this, wenn ich das verstehe, I'm willing to sacrifice whatever it takes so that the sacrifice of Jesus has his full reward. Bin ich bereit, jedes Opfer zu bringen, damit das Opfer von Jesus seine volle Belohnung hat. Many times serving Jesus, it involves giving up comfort, giving up rest, giving up free time. Jesus zu dienen bedeutet oft, Komfort aufzugeben, Ruhe und Freizeit aufzugeben. You know, I do believe that God takes good care of us. God provides for us and God is an incredibly good God. Ich glaube, dass Jesus sich gut um uns kümmert, dass er uns versorgt und dass Gott ein unglaublich guter Gott ist. But for the sake of serving God, aber um Gott zu dienen, there are many moments if we are lazy, we cannot serve him the way that pleases him. Wird es, wenn wir faul sind, viele Momente geben, in denen wir ihm nicht gefallen können. So here is a very important question that we have to ask ourselves. Hier ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Do I want to fulfill everything that God has for me? Will ich alles erfüllen, was Gott für mich hat? If I will fulfill everything that God has for me, can I do it being lazy? Wenn ich alles erfüllen will, was Gott für mich hat, kann ich es tun, wenn ich faul bin. You know, for me, it's a sad thing. Für mich ist es traurig, when I see how people give so much time and energy into having a career, becoming rich and having so many worldly successes. Wenn ich sehe, wie die Menschen so viel Zeit und Energie aufwenden, um Karriere zu machen, reich zu werden und viele weltliche Erfolge zu haben. But they are not willing to even give half as much for the kingdom of God and for our beloved Jesus. Doch sie sind nicht bereit, halb so viel für Gott und den geliebten Jesus zu geben. We have to understand. Wir müssen verstehen, that the kingdom of God and laziness does not go together. Dass das Königreich Gottes und Faulheit nicht zusammenpassen. Because we are servants of the King of the Universe. Wir sind Diener des Königs des Universums. You know, the guy who did not use his talent in the story of the talents. Der Mann, der sein Talent nicht benutzt hat in der Geschichte der Talente. He didn't use it because he was lazy. Er benutzte ihn nicht, weil er faul war. Laziness will stop us from using the God-given talent. Faulheit stoppt uns davon, die von Gott gegebenen Talente zu benutzen. That's a scary thought. Das ist eine schreckende Gedanke. I will see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.